die Elektrizität als Betriebskraft für Gewinnungs- und Fördereinrichtungen unter Tage hat ihren Siegeszug bis in die Spitzen der Abbaubetriebe weiter fortgesetzt. Als Lichtspenderin in Gestalt des Starkstromgeleuchtes trägt sie wesentlich zur Gefahrenverhütung bei. Durch den Verlust der lothringischen Minette ist Deutschland arm an Eisenerzen geworden. Aus dieser Notlage heraus mussten deutsche Ingenieure Anstrengungen machen, die in größeren Mengen vorkommenden eisenhaltigen Mineralien, die armen deutschen Eisenerze, insbesondere die süddeutschen Doggererze, nutzbar zu machen. In schwerer Arbeit gelang es, in der Aufbereitung dieser Erze wie in ihrer Verhüttung gute Fortschritte zu erzielen. Auch auf metallurgisch-hüttentechnischem Gebiet sind bemerkenswerte Fortschritte zu verzeichnen. Es ist die Aufgabe der Hüttentechnik, Rohstoffe, die bisher wegen ihrer geringen Metallgehalte oder wegen ungünstig wirkender Nebenstoffe nicht verhüttet werden konnten, der Metallgewinnung nutzbar zu machen und hierfür Verfahren zu entwickeln. Gerade im vergangenen Jahre ist es gelungen, in einer größeren Anlage aus dem reichlich vorhandenen Ton reine Tonerde herzustellen, aus welcher Aluminium erzeugt wird. Die Verwendung drehender Öfen für das Schmelzen von Erzen und Reinigen von Metallen bringt die rege Tätigkeit auf dem Gebiete der Ofentechnik zum Ausdruck. Man sieht, wie durch den Willen des Führers die ganze Nation zusammengeschweißt ist und so auch die Techniker auf ihrem Gebiet an dem gemeinsamen Ziel arbeiten, das deutsche Volk groß und unabhängig zu machen.